Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen, 28. September 2012, zur Nominierung des Vizekanzlerkandidaten der SPD. Der gescheiterte Provinzpolitiker Peer Steinbrück, der auch als Finanzminister maßlos überschätzt wurde, steht für Inhaltsleere und Schlagfertigkeit. Seine Kandidatur ist Ausdruck einer Köpfepolitik und zeigt den Verfall der innerparteilichen Willensbildung in der SPD. Mit ein bisschen links blinken und rechts abbiegen werden er und die SPD weiter den Marsch in die europäische Elendsökonomie und eine durch Ellenbogen geprägte Gesellschaft beschreiten. Verfehlte Großprojekte, zerrüttete Landesfinanzen und ein nachhaltig beschädigter Wohnungsmarkt sind die Folgen seiner Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Die Kosten der Sanierung der WestLB werden die NRW-Landeshaushalte der nächsten Jahre noch stark belasten. Auf Bundesebene stand er für die Deregulierung der Finanzmärkte, die Zulassung von Hedgefonds, die Agendapolitik, die Forcierung des Niedriglohnsektors und die Demontage einer den Lebensstandard sichernden Altersrente. Seine Kandidatur lässt viel Platz für eine starke Piratenfraktion im Bundestag, äußerte sich der Fraktionsvorsitzende der Piratenfraktion im NRW-Landtag, Dr. Joachim Paul, zur Entscheidung der SPD für Peer Steinbrück. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, Simone Nissen, Pressereferentin der Piratenfraktion im Landtag NRW. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.